Du hast den Falschen gewählt. Ted. Glaub mir, du hast den Falschen gewählt. Ich finde, du hast eine wirklich, wirklich, wirklich schlechte Wahl getroffen. Was hast du dir nur gedacht? Diesen Kerl? Sag mal, willst du mich verarschen? Hast du in den letzten 8 Jahren nichts gelernt? Das hier wirst du bereuen. Das weißt du, oder? Du wirst das hier noch bereuen, verstehst du? Und du wirst nichts mehr daran ändern können. Dafür ist es zu spät. Jetzt kannst du nur noch darauf gehen und dich in dein beschissenes, enttäuschendes Leben stürzen. Das bestimmt nie so glücklich sein wird, wie das Leben, das wir geführt hätten. Leb wohl. Um dich zurückzugewinnen. Ich bin hier, weil ich unbedingt wissen muss, dass du inzwischen weißt, dass du den Fehler deines Lebens gemacht hast. Das weiß ich.